Unbeachtet von weiblichem Aktivismus, von feministischen Aufschreien und Gleichstellungsbemühten bricht in Deutschland demnächst eine weibliche Domäne zusammen, wenn sich die Politik nicht bald mit einer Notbremse einschaltet. Die freien Hebammen stehen vor dem beruflichen Aus. Hebammen, es sind die Frauen, die uns allen auf die Welt geholfen haben, die unsere Mütter begleitet haben in den schweren Stunden der Geburt. Es sind die Frauen, die wir alle brauchen. Rettet die Hebammen, mein Thema heute bei King FM. Warum ihr Berufsstand gefährdet ist, wo das Problem liegt und warum es uns alle angeht. Darüber wollen wir heute diskutieren. Am Mikrofon Birgit Kelle. Ich muss zugeben, mein Thema heute bei King FM macht mich ziemlich wütend. Und das vor allem aus einem Grund. Niemand fühlt sich richtig zuständig. Die freien Hebammen stehen vor dem beruflichen Aus. Knackpunkt. Große Versicherungen haben angekündigt, Hebammen nicht mehr zu versichern und Tausenden zum 1. Juli 2015 gekündigt. Ohne Haftpflichtversicherung dürfen sie aber nicht arbeiten. Es ist also ein faktisches Berufsverbot. In Zahlen ausgedrückt, im Jahr 2000 kostete die Haftpflicht einer Hebamme noch 400 Euro jährlich. Im Jahr 2014 waren es schon über 5000 Euro. Jetzt steuern wir auf die 6000 Euro zu. Ab 2015 gibt es keine Versicherung mehr für freie Hebammen. Betroffen sind Tausende, die es jetzt schon ohnehin schwer haben, mit ihrer Tätigkeit finanziell über die Runden zu kommen. Viele haben schon aufgegeben. Ab Sommer stehen sie vor dem Aus. Denn wir reden in diesem Land zwar ständig davon, dass wir mehr Kinder brauchen, aber Kinder erstmal gesund auf die Welt zu bekommen, scheint nicht so große Priorität zu haben. Hebammen, das ist eine Frauendomäne, die Müttern hilft. Das sind auch Frauen. Also ein explizites Frauenthema. Mehr geht wirklich nicht. Man sollte meinen, dass unsere zuständige Frauenministerin Manuela Schwesig in Alarmstimmung sein müsste. Ist sie aber nicht. Hebammen und Mütter sind wohl nicht so sexy als Thema wie Frauenquoten in DAX-Vorständen. Zur Erinnerung, als einst im Bundestag die Frauenquote ausgearbeitet werden sollte, fühlten sich gleich 4 Ministerien zuständig. Jetzt ist nur noch Gesundheitsminister Gröhe mit dem Thema befasst. Ergebnis bislang 0. Vergangene Woche erreichte uns die Meldung, dass sich die Auslieferung von 350 Schützenpanzern des Typs Puma verzögert, weil diese auch für hochschwangere Soldatinnen geeignet sein müssen. Die haben als Hochschwangere zwar nichts in einem Panzereinsatz verloren, aber Vorschrift ist Vorschrift. Wir sind schließlich in Deutschland. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtete, inzwischen sei zwar eine Fruchtwasserschädigung bei weiblichen Puma-Besatzungen ausgeschlossen, dennoch habe sich die Produktion deswegen verzögert. Schwangerentaugliche Militärpanzer? Ja, Sie haben richtig gehört, das ist keine Satiremeldung und muss wohl Teil der Charmoffensive für weibliche Soldatinnen sein. Denn wir bauen jetzt auch Spiegel und Gardinen in die Soldatinnenunterkünfte, Kitas in die Kasernen, jetzt noch hochschwangerentaugliche Panzer, damit rückt der familienfreundliche Krieg in Teilzeit in greifbare Nähe. Passt aber wunderbar zu unserem aktuellen Thema, wer eigentlich die Kinder in diesem Land auf die Welt bringen soll, wenn es demnächst keine Hebammen mehr gibt. Denn im ganzen Land schließen zusätzlich gerade kleine Geburtsstationen, weil ihnen dies ganze Kindergebären nicht rentabel genug ist. In manchen Regionen muss man als Hochschwangere mit einsetzenden Wehen also inzwischen über 70 Kilometer fahren, um in ein Krankenhaus mit Kreißsaal zu gelangen. Vielleicht sollten wir also einfach den Panzer Puma zu einer mobilen Geburtsstation umbauen. Wenn schon Hochschwangeren tauglich, dann aber richtig. Schnell noch ein paar Soldaten zu Geburtshelfern umschulen und fertig ist die neue familienfreundliche Berufsarmee. Den meisten wird die rechtliche Situation nicht klar sein, aber in Deutschland ist gesetzlich geregelt, dass bei einer Geburt eine Hebamme anwesend sein muss. Ein Arzt hingegen ist verzichtbar. Mütter haben außerdem einen Anspruch, vor, während und nach der Geburt von einer Hebamme betreut zu werden, auch zu Hause. Die Krankenkasse bezahlt das, vorausgesetzt, man findet als Mutter eine Hebamme, denn es werden immer weniger in diesem Berufsstand. Ab Juli 2015 wird die Situation noch schlimmer. Denn nur noch festangestellte Hebammen in Krankenhäusern haben dann eine Versicherung und können noch arbeiten. Die freien Hebammen wissen gerade nicht weiter. Geburtshäuser drohen zu schließen. Hausgeburten werden unmöglich und auch die Versorgung nach der Geburt findet dann nur noch auf dem Papier statt, denn schon heute sind die verbleibenden Hebammen völlig überlastet. Über die schwierige Situation für einen ganzen Berufsstand spreche ich in meiner Sendung mit Martina Schulze. Sie ist Landesvorsitzende in Brandenburg beim Deutschen Hebammenverband, gleich nach der Musik. Rettet die Hebammen, mein Thema heute bei King FM. Am Telefon begrüße ich dazu Martina Schulze. Sie ist Landesvorsitzende in Brandenburg beim Deutschen Hebammenverband. Hallo Frau Schulze. Hallo, guten Morgen. Frau Schulze, ab 1. Juli haben viele Hebammen in Deutschland keine Versicherung mehr. Ist die Versorgung für gebärende Mütter in Deutschland in Gefahr? Ich muss das mit der Versicherung ein bisschen korrigieren. Es gibt eine Versicherung ab 1. Juli, die ist allerdings mehr als 1.000 Euro teurer für die Hebammen mit Freiberuflichkeit und Geburtshilfe außerklinisch. Die gilt dann bis wieder für ein Jahr bis zum 30.06.2016. Die Kosten sind enorm hoch, liegen dann bei 6.274 Euro rund. Ja. Der Ausgleich wird, so ist es geplant und von Herrn Kröger ausgehandelt, über die Krankenkassen, über den sogenannten Sicherstellungsbeitrag gezahlt. Ja. Und Einzelheiten sind aber dazu noch nicht so wirklich klar geregelt. Also es soll wohl so werden, dass die Kollegen dann einen entsprechenden Antrag stellen müssen, um das Geld dann zu bekommen. Das würde sicherlich auch nochmal zusätzlich Mühe machen. Andersrum hat es natürlich den Vorteil, dass auch Kollegen, die wenig Geburten machen im Laufe des Jahres, weiter Geburtshilfe anbieten könnten. Nun erzählen mir aber sehr viele Hebammen, dass sie eben keine Versicherung mehr haben werden. Also dass manche Versicherungen gar nichts mehr anbieten, dass man dann schon, wenn dann im richtigen Hebammenverband sein muss und dass grundsätzlich aber eben, Sie sprachen ja die Kosten schon an, nahezu explodiert sind in den letzten Jahren. Das heißt, für viele ist das wirtschaftlich inzwischen kaum mehr rentabel. Also noch vor 10 Jahren kostete die Hebammenversicherung im Jahr 400 Euro. Jetzt sind wir bei fast 6.000 Euro angelangt. Das ist ja im Prinzip auch eine Möglichkeit, den Hebammen den Beruf unmöglich zu machen. Was Sie sagen, ist richtig. Ich habe jetzt nur gesprochen für die Kolleginnen, die im Deutschen Hebammenverband organisiert sind. Und damit, da sind ja aber gar nicht alle organisiert, ne? Nicht alle, die damit quasi den Vorteil haben, diese Gruppenhaftpflicht in Anspruch nehmen zu können. Kolleginnen, die gar nicht organisiert sind oder in kleineren Vereinigungen, sage ich mal. Es gibt ja noch einen zweiten, zwar deutlich kleineren Verband, den Bund Freiberuflicher Hebammen Deutschlands. Die haben andere Konditionen und es ist in der Tat so, auf dem freien Markt kann man als, sage ich mal, nicht organisierte Hebamme in den großen Verbänden keine Versicherung mehr finden. Ja, aber das ist doch ein faktisches Berufsverbot für viele Hebammen. Ich stelle mir gerade die Frage, wie sowas in Deutschland überhaupt möglich ist und warum die Politik da eigentlich nicht viel massiver eingreift. Haben Sie das Gefühl, Sie erwähnten gerade schon Gesundheitsminister Gröhe, haben Sie das Gefühl, dass die Politik hier Ihnen wirklich hilft im Moment oder ist eigentlich Stillstand? Die Politik, wenn wir jetzt das Gesundheitsministerium sehen, die ja für uns erstmal zuständig sind vom Beruf her. Man sieht, dass sie sich bemühen. Es dauert alles sehr lange. Das Problem gibt es ja schon seit einigen. In einem Arbeitszeugnis wäre das vernichtend. Er hat sich stets bemüht. Ja, so könnte man das sagen. Es gab ja dann auch mehrere Wechsel in den letzten Jahren in der Führungsriege. Ja. Und ja, es ist ein echt schwieriges Kapitel und man müsste die Spirale endlich mal stoppen, dass sich die Kosten immer weiter nach oben entwickeln. Selbst dieser Sicherstellungszuschlag macht ja nicht, dass diese Spirale aufhört. Ja, es ist ja vor allen Dingen so, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass es jetzt erstmal für ein Jahr weitergeht. Das heißt, auch diese Lösung, die im Moment angeboten wird, die nochmal teurer geworden ist, gilt nur für ein Jahr. In einem Jahr stehen die gleichen Hebammen dann wieder vor dem Problem, wie geht es weiter? Ich meine, so kann man ja nicht einen Berufsstand ins Risiko versetzen. Man hat ja keine Sicherheit mehr. Das ist wohl so. Also es wird jedes Jahr neu verhandelt, es werden jedes Jahr wieder neue Anbieter gesucht. Ich kann ja nur für unseren Hebammenverband sprechen, die quasi die Haftpflicht dann übernehmen. Und es wird inzwischen europaweit gesucht und Jetzt haben sich für den letzten Vertrag mehrere Versicherungsunternehmen da reingeteilt. Also es gibt welche, die dann große Anteile übernommen haben und mehrere kleinere Versicherer, die dann jeweils kleinere Anteile genommen haben. Aber wie das weitergeht, es wird immer schwierig und jedes Jahr von neuem wieder spannend. Ich finde es ganz erstaunlich an dieser Debatte, dass es öffentlich gar keinen großen Aufschrei gibt. Es gibt unheimlich viele Bürgerinitiativen, Initiativen von Eltern und Hebammen, die auf ihre Situation aufmerksam machen. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass das in der breiten Öffentlichkeit noch gar nicht richtig angekommen ist und auch vor allen Dingen Eltern und vor allen Dingen Frauen und Mütter gar nicht so richtig Bescheid wissen, dass ihre eigene gesundheitliche Versorgung in der Geburt nicht gesichert ist in den nächsten Jahren. Wir als Verband machen ja schon seit längerem immer wieder Öffentlichkeitsarbeit zu diesem Thema. Aber was Sie sagen, finde ich auch ganz richtig und ganz wichtig, dass die Bevölkerung da auch mehr gefragt ist, weil ich bin der Überzeugung, es kann nicht sein, dass ein uralter Berufsstand, den wir ja nun mal vertreten, aus finanziellen Gründen irgendwo von der Bildfläche verschwindet, also auf Deutsch gesagt weggespart wird. Haben Sie denn in irgendeiner Form Unterstützung von unserer Frauen- und Familienministerin erfahren? Also mich wundert in diesem Aspekt besonders, es handelt sich ja hier um eine absolute Frauendomäne. Ja? Geburtshilfe, Hebammendasein, das sind Frauen. Die Gebärenden sind auch Frauen. Ja, das heißt die potenziellen Mütter. Es geht hier wirklich um die Bedürfnisse und vor allen Dingen um einen Berufsstand auch explizit von Frauen. Und ich kann nicht feststellen, dass unsere Frauenministerin sich zuständig fühlt. Also zu diesem Thema kann ich nicht so viel sagen. Ich weiß, dass sie eigentlich sehr engagiert ist und sehr pro Hebammen eingestellt ist. Ja, aber was hat sie konkret für Sie getan? Um unsere Situation zu verbessern, da kann ich jetzt auch nichts beobachten, was jetzt konkret in ihren Handlungsbereich fällt. Ja, ist ja die Frage, was sie zu ihrem Handlungsbereich macht. Also vielleicht als Gegenbeispiel, wenn es um Themen wie Frauenquote geht oder so, da fühlten sich gleich vier Ministerien zuständig, die alle um die Kompetenz rangelten, wer jetzt sich mit dem Thema auseinandersetzen darf. Aber wenn es um Mütter geht und um Hebammen, da sagen alle, das ist nur ein Gesundheitsthema und nicht mal die Familienministerin wirft sich richtig ins Zeug. Das finde ich seltsam. Das sehe ich auch so. Also ich könnte jetzt aus dem Stand nicht sagen, diese oder jene Aktivität kommt jetzt gerade aus dem Familienministerium. Ich weiß, dass sie sich sehr kümmert um die frühen Hilfen und die Familienhebammen, die ja im Grunde auch Hebammen sind. Wenn wir keine Hebammen mehr haben, haben wir auch logischerweise keine Familienhebammen. Aber an sich um die Wahlfreiheit der Frauen zum Geburtsort und wie das alles dann läuft später, wenn das Baby da ist, dass sie dann auch gut von Hebammen versorgt werden, da habe ich ehrlich gesagt aus dieser Richtung auch noch nicht wirklich viel gehört. Nun ist es ja so, dass wir als Frauen, als werdende Mütter einen Rechtsanspruch haben auf die Versorgung mit einer Hebamme. Ich kenne das selber, ich bin Mutter von vier Kindern. Ich habe jedes Mal auch eine Hebamme gehabt, in der Regel eine freie Hebamme, einmal auch eine sogenannte Beleghebamme, die dann quasi mit ins Krankenhaus kommt. Ich hatte schon beim letzten Kind wirklich enorme Schwierigkeiten, eine Hebamme überhaupt zu finden, die mich nimmt. Diese Situation wird sich ja dann deutlich verschärfen, weil ich nehme an, es werden nicht mehr viele Frauen diesen Beruf ergreifen, wenn der so unsicher ist und man quasi nur von Jahr zu Jahr planen kann. Ja, das wird beobachtet. Wir in Brandenburg sind da vielleicht ein bisschen in der glücklichen Situation, dass wir das mit dem Rückgang der Nachfrage von jungen Frauen zur Berufsausbildung als Hebamme, wir spüren das noch nicht so doll, aber ich höre aus anderen Bundesländern da schon, dass drastisch die Bewerberzahlen zurückgegangen sind. Wir merken es auch. Ich hatte vor einer Weile erst mit Frau Kronbügel von unserer Hebammenschule in Cottbus gesprochen, dass es schon auch weniger Bewerberinnen werden. Aber wir können, es ist noch akzeptabel, sagen wir es mal so rum. Ob das jetzt mit der Brandenburger Mentalität zusammenhängt, wissen wir nicht. Ja. Aber das mit dem Hebammenmangel, das haben wir auch. Und ganz besonders halt in so Zeiten, wo Ferien angesehen, wo Feiertage sind. Also sagen wir mal die Notdienste, also in diesen Zeiten, die nicht besonders populär sind. Ne? Ja, wo dann natürlich auch Kollegen ausfallen, weil Kindereinrichtungen sind geschlossen und so weiter. Das schon, und was wir auch ganz doll beobachten, also gerade was jetzt außerklinische Geburtshilfe anlangt, dass meine Kolleginnen, gerade die Potsdamerinnen, die Geburtshilfe außerklinisch anbieten, schon sehr, sehr weit fahren müssen, weil es halt auch da einen Mangel gibt. Viele Kollegen das einfach nicht mehr anbieten. Mhm. Und wenn wir das in der Richtung betrachten, dass auch immer mehr kleine Kliniken geschlossen werden, dann wird die Sache dadurch auch nicht einfacher, weil man könnte sich ja überlegen, gut, kleine Klinik geschlossen, machen wir halt dort ein Geburtshaus auf, aber wenn ich dann 60 Kilometer fahren muss bis zur nächsten Klinik, wenn doch mal irgendwo was klemmt. Dann könnte es mit unter Umständen ganz schön knapp werden. Ja, das geht dann auch nicht mehr. Wir sprechen gleich weiter, Frau Schulze. Wir spielen gleich ein bisschen Musik und dann würde mich gerade das Thema auch der kleinen Geburtsstationen und die Versorgung gerade im ländlichen Raum nochmal interessieren. Wir sind gleich wieder bei Ihnen. Sie hören immer noch King FM. Mein Thema heute rettet die Hebammen. Am Telefon bei mir ist Martina Schulze, Landesvorsitzende in Brandenburg beim Deutschen Hebammenverband. Frau Schulze, wir sprachen gerade über die kleinen Geburtsstationen, die zunehmend zumachen. Ich habe mir sagen lassen, in Schleswig-Holstein ist es heute schon so, dass manche Frauen über 70 Kilometer fahren müssen, um ins nächste Krankenhaus zu kommen, das überhaupt einen Kreißsaal besitzt. Werden wir in absehbarer Zeit eine Zunahme von Geburten in Rettungswagen und Taxis haben? Das könnte durchaus so werden. Auch in Brandenburg ist dieser Trend vorhanden. Und aktuelles Beispiel ist ja die Schließung der Geburtshilfestation in Bad Belzig, die ja zum 1.4. diesen Jahres angekündigt worden ist vor einiger Zeit. Und ich habe gerade jetzt gehört, da regt sich Bürgerbegehren. Es soll wohl einen runden Tisch geben, um zu schauen, wie es da weitergehen soll, weil dort auch die Situation ist, dass die Frauen 60 Kilometer nach Potsdam fahren müssten, um ins dortige Ernst-von-Bergmann-Klinikum zu kommen, oder 38 Kilometer nach Brandenburg in die Klinik. Das kann auch mal wirklich ziemlich, das kann mal eine wirklich sehr lange Strecke sein. Also ich kann nur selber sagen, jetzt mit 4 Kindern, jede Geburt ging schneller und 70 Kilometer hätte bei meiner letzten Geburt nicht gereicht. Ich hätte dieses Kind im Auto bekommen. Wie kann es denn eigentlich sein, dass hier die Grundversorgung von Neugeborenen und von Müttern aufs Spiel gesetzt wird? Ich höre immer aus der dritten Welt, dass die Kindersterblichkeit dort deswegen so groß ist, weil gerade innerhalb während der Geburt so viel passiert und auch die Müttersterblichkeit in diesen Ländern extrem damit zusammenhängt. Das heißt, es ist ja eigentlich eine Errungenschaft der Zivilisation, dass wir hier unsere gebärenden Frauen medizinisch gut versorgen. Wie kann man denn da riskieren, dass Frauen nicht rechtzeitig medizinisch versorgt werden? Ich verstehe das gar nicht. Also das ist wirklich schwer nachvollziehbar, aber es gibt ja diesen Krankenhausplan und der sieht vor, dass geburtshilfliche Einrichtungen unter 600 Geburten im Jahr, weil sie uneffektiv arbeiten. Die sind dann quasi unrentabel finanziell. Unsicher sind, Stück für Stück geschlossen werden. Und wir sind da schon lange mit unserem Gesundheitsministerium in Brandenburg im Gespräch und es gibt offensichtlich keinen Weg dran vorbei. Aber vielleicht zur Konkretisierung, was heißt denn, dass eine Geburtsstation unsicher ist? Was wird genau damit gemeint, dass quasi zu viel passiert, zu viele Fehler, wenn die Leute nicht geübt sind im in Geburten? Oder was bedeutet die das? Die Argumentation, also es gibt in der Tat Studien, die belegen, dass so kleine Einrichtungen zum Beispiel mehr Kaiserschnitte haben als größere Kliniken im Verhältnis. Mhm. Hat sicherlich den Hintergrund, dass die meistens ohne Kinderklinik sind, also und auch ohne Kinderarzt vor Ort. Klinik heißt auch, man kann quasi schon auch im Geburtsprozess relativ lange warten, um einzugreifen. Klinik heißt aber auf der anderen Seite auch, ich habe viele Frauen zu betreuen und kann vielleicht auch gar nicht so gut beobachten. Aber ist das dann nicht gerade in einer kleinen Klinik viel besser? Weil ich kann mir vorstellen, in einer großen Klinik, wo vielleicht gerade 8 Frauen gleichzeitig ein Kind bekommen, dass das viel stressiger ist wie eine kleine Klinik oder ein Geburtshaus, wo man eine viel bessere Versorgung, persönlichere Versorgung einer Gebärenden hinbekommen könnte. Also ich denke, es sind irgendwo Schutzargumente und es geht nur ums Geld. Ja, das Gefühl habe ich langsam auch, weil es ja, also wenn man sagt, eine Geburtsstation ist unrentabel, weil eben man damit nicht genug Geld verdient, was soll denn das heißen? Ich meine, sollen die Kinder jetzt nicht mehr auf die Welt kommen? Ja, also was wir alle wissen, es ist tatsächlich so, Geburtshilfe ist für die Kliniken unlukrativ. Also damit kann man in der Tat kein Geld verdienen. Die haben da keinen Gewinn von. Mhm. Und es ist eher Prestige oder Akquise oder wie auch immer Sie das sehen wollen. Aha. Und große Häuser können sich natürlich auch Prestige leisten und kleine eher nicht. Oder sie leisten sich, siehe Potsdam, das St. Josephs ist ja ein kirchlich geführtes Haus. Ja. Und die haben ungefähr 600 Geburten im Jahr und da stand vor knapp 10 Jahren stand das auch mal zur Debatte, das zu schließen. Ja. Und die Alexianer haben sich dann aber durchgesetzt und haben gesagt, nee, wir wollen das beibehalten und es soll weiterhin quasi ein Pendant zu dieser großen Level-1-Klinik geben in der Stadt. Und es hat ja auch geklappt. Es ist in der Tat. Das heißt, wenn der Wille da ist, dann geht es schon. Aber es muss einfach auch der Wille da sein, genau, das umzusetzen. Die Leitung, das Unternehmen, die müssen das einfach wollen. Und ich sehe das so und viele Kollegen mit mir, also die Versorgung wohnortnah, das ist ja was ganz, ganz Wichtiges, davon reden wir ja ständig, ja. Sicherzustellen, ist so eine Einrichtung sicherlich ein Signal, mhm, in diesem Fall. Das Problem andersrum ist aber genauso wie mit niedergelassenen Ärzten auf dem freien Lande, weg vom Speckgürtel. Es wird immer schwieriger, da Leute zu finden, die da arbeiten wollen. Ja, wobei es die Schwierigkeit bei den normalen Ärzten ist, dass es also rein, sagen wir mal, der finanzielle Aspekt, dass für diese Ärzte, sie sagen, es lohnt sich nicht, während jetzt man bei den Hebammen ja beobachten kann, für viele, gerade diese freien Hebammen, die dann auf dem Land unterwegs wären, die haben ja das Problem mit der Versicherung. Ja, dass die jetzt keine Versicherung mehr bekommen. Das heißt, es geht da, das Finanzielle ist schon fast zweitrangig, obwohl das auch ein großes Problem ist. Aber es ist ja ein faktisches Berufsverbot, das sich da ausbreitet. Na, was die Kliniken da anlangt, da gibt es eigentlich noch ein viel schlimmeres Problem. Und zwar? Die Hebammen, weil die kleinen Einrichtungen sind meistens quasi, was Hebammenseite anlangt, Belegeinrichtungen geworden. Das heißt, die Hebammen sind schon eben aus Kostengründen, wie wir es gerade angesprochen haben, gar nicht mehr fest angestellt. Nicht mehr angestellt, arbeiten Beleghebammen. Und jetzt wird es nämlich richtig interessant. Die müssen auch diese hohe Haftpflicht zahlen, die ständig steigt. Ja. Kriegen aber deutlich weniger Geld für ihre Geburt bezahlt. Und für die trifft der Sicherstellungszuschlag im Moment auf jeden Fall noch nicht zu. Und da sind wir in einer ganz unglücklichen Situation, weil die haben zwar eine höhere Geburtenzahl im Jahr, ja, Person, aber sie verdienen ja auch mehr weniger pro Geburt. Und wenn sie dann noch diese hohe Haftpflicht bezahlen müssen, wie sollte es gehen? Das heißt, es könnte sein, dass die aus finanziellen Gründen aufgeben, diese, ja, Beleghebammen. Ja, und das ist echt ein Riesenproblem, weil da könnte man wahrscheinlich noch einiges auffangen, aber wenn da die Klinik sich nicht mit engagiert und sagt, Mensch, gut, okay, dafür, dass wir die Station aufrechterhalten können, nehmen wir vielleicht einen Teil der Kosten mit. Ja. Dass die Klinik quasi einen Teil dieser Versicherung bezahlt, um damit sicherzustellen, genau, dass wir überhaupt genug Hebammen haben, die dort Dienst, richtig, machen. Genau. Ja. Und wenn die sich da querstellen und sagen, nö, wir haben ja eh kein Geld und dann geht eben einfach nichts mehr. Und Ärzte im Beleg ist ja dasselbe Thema, auch ständig steigende Haftpflicht und auch da gibt es kaum noch welche, die sowas machen. Ja, ich habe gelesen, dass Ärzte teilweise Versicherungssummen von 20.000 Euro bezahlen im Jahr. So als Belegärzte, das ist ja eigentlich auch Wahnsinn. Ja. Ja. Und das sind beides Faktoren, die Sache einfach in die falsche Richtung bringen. Und wenn wir da nicht irgendwo mal den Knoten auflösen können, dann weiß ich nicht, wie das weitergehen soll. Mhm. Ich finde es einfach nur furchtbar. Mhm. Frau Schulze, abschließend die Frage, wenn Sie sich wünschen könnten, was gemacht werden muss oder welche Regelung wir brauchen, welche Lösung würden Sie favorisieren? Ich favorisiere diese Fondsregelung, die auch vom DHV propagiert wird, um einfach wirklich diese Spirale einfach... Was heißt die Fondslösung? Vielleicht können Sie kurz zusammenfassen, was das heißt. Die Fondslösung heißt, dass die Haftpflicht quasi irgendwann eine Obergrenze bekommt und alles, was dann praktisch darüber eines Tages verlangt wird, ja, dass das dann aus einem Fonds gespeist wird. Also es gibt eine Summe X, die Kollegen dann zu zahlen haben und was dann darüber hinaus passiert, wird dann aus einem Fonds, egal wie er auch immer gestaltet und gespeist wird, getragen. Das, um quasi diese Kosten nicht mehr weiter ansteigen zu lassen und sie zu deckeln. Genau. Mhm. Frau Schulze, ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich beteiligt haben hier bei der Diskussion bei King FM. Wir werden gleich noch verschiedene Hörerinnen im Gespräch haben zu diesem Thema, weil es ist ein Thema, das viele aufregt. Frau Schulze, herzliche Grüße nach Brandenburg. Danke sehr. Tschüss. Tschüss. We're gonna tell you. Am Telefon bei mir ist jetzt Sabine Schmuck. Sie ist Hebamme in Ingolstadt. Hallo, Frau Schmuck. Ja, hallo, grüß dich Gott. Was für eine Art von Hebamme sind Sie? Freie Angestellte, was machen Sie? Vielleicht erzählen Sie uns kurz von sich selbst. Ich bin freiberufliche Hebamme und das seit fast 30 Jahren. Wow. Ich habe am Anfang nur Hausgeburten begleitet und seit 2012, da habe ich mit meinem Mann zusammen ein Geburtshaus aufgebaut, also gebaut und aufgebaut. Ja. Ja, und seitdem mache ich eben auch Geburtshilfe im Geburtshaus und Hausgeburten. Genau. Wie viele Kinder haben Sie schon auf die Welt geholt? Oh, ich schon auf die Welt geholt habe, das weiß ich jetzt gar nicht genau. Also dürften so 2500 vielleicht ungefähr sein. Wow, nicht schlecht. Frau Schmuck, nun haben Sie, wir haben unser Thema heute, dass die Hebammen in Gefahr geraten. Ist auch Ihr Geburtshaus in Gefahr durch diese neuen Haftpflichtversicherungen und diesen Versicherungsschutz, der wegfällt und so weiter? Sie meinen die Versicherung, die es jetzt nicht mehr gibt, ja? Genau, genau. Genau, ich habe ab 1.7. diesen Jahres, 2015, keine Versicherung mehr. Und wenn ich bis dahin keine gefunden habe und es schaut jetzt nicht danach aus, es gibt nämlich keine mehr, ja, dann darf ich nicht mehr arbeiten. Und in letzter Konsequenz heißt es, dass ich mein Geburtshaus schließen muss. Aber das ist doch Wahnsinn. Was machen Sie denn da? Und was machen vor allen Dingen all die Schwangeren? Ist in Insolvenz gehen, staatlich verschuldet. Und meine Schwangeren, die werden sich teilweise entscheiden, alleine zu gebären, weil sie nicht in die große Klinik hier wollen. Und andere werden wohl gezwungen, dann in eine große Klinik zu gehen. Ich hatte gerade auch am Telefon eine Dame vom Deutschen Hebammenverband, die sagte, die haben noch eine Versicherung. Der Deutsche Hebammenverband hat unter Druck mit Herrn Grühe, ich sage jetzt einfach mal im Hinterzimmerchen, eine Abmachung getroffen, dass es eine Versicherung für ihre Mitglieder bis 2016 gibt. Ja. Im täglichen 6.273 Euro. Ja. Diesem Jahr Juli. Diese Versicherung steht aber mir eigentlich gar nicht zur Verfügung, weil auch da noch die Bedingung ist, dass dann alle Hebammen aus dem Geburtshaus über den DHV versichert sind. Das geht bei uns. Also es wäre quasi eine Zwangsmitgliedschaft, die man ihnen auferlegt. Eine Zwangsmitgliedschaft, und das werde ich also keinesfalls entsprechend mitmachen. Ich habe da auch letztes Jahr eine Petition gestartet, hatte eine Anhörung am 23. Juni im Deutschen Bundestag. Mhm. Und meine Forderung war unter anderem natürlich also erstmal Transparenz, ja, in die Machenschaften der Versicherungen und der Verbände und eine verbandsunabhängige Versicherung, also dass ich nicht gezwungen werden kann, in einen Verband einzutreten. Es ist ja irgendwie paradox, ne? Einerseits verlangt der Staat von Ihnen, dass Sie eine Haftpflichtversicherung abschließen, andererseits kann niemand sicherstellen, dass Sie so eine Versicherung bekommen. Nee, die gibt's nicht mehr. Also es gibt keinen Versicherungsmarkt mehr. Es gibt jetzt noch eine Versicherung, da habe ich eine Anfrage laufen, das ist die Allianz. Mir ist schon zu Ohren gekommen, dass die Versicherungsprämie im Jahr ca. 17.000 Euro sein wird und das kann ich auch definitiv nicht bezahlen. Ja, vor allen Dingen gar nicht mit den Vergütungen, die Sie pro Geburt bekommen von den Krankenkassen. Das steht ja in keinem Verhältnis mehr. Das kommt noch dazu. Aber wie gesagt, es geht jetzt eigentlich erstmal darum, überhaupt eine Versicherung zu bekommen. Ne? Weil sonst kann ich. Sonst müssen Sie zumachen. Ich musste, ja, ich kann so jetzt, ich darf ja ohne Versicherung nicht arbeiten, ganz genau. Wir haben viele Frauen, die sagen, ich will aber gar nicht in irgendeine Großklinik gehen, ich möchte gerne in der Nähe gebären, ich möchte gerne nicht so weit fahren müssen, was ja teilweise auch einfach eine Sicherheitsfrage ist, wie weit komme ich überhaupt mit dem Auto, wenn es zum Beispiel schnell gehen muss. Riskieren wir hier aus Kostengründen gerade die medizinische Versorgung von Hochschwangeren? Absolut, das gibt ja auch schon. Also erstens ist es so, dass sehr viele Frauen sich leider inzwischen für eine Alleingeburt entscheiden. Und zwar nicht, weil sie das wirklich wollen, sondern weil sie keine Hebamme finden oder der Weg in eine Klinik zu weit ist. Ich sage jetzt einfach mal zum Beispiel Sylt. Ja. Unsägliche Forderung, dass Frauen 2 Wochen vor dem Termin in sogenannte Boardinghäuser einziehen müssen, also ihre Familie verlassen, um dort auf die Geburt ihres Kindes zu warten. Also die Internierung von schwangeren Frauen kurz vorm Termin, getrennt von ihrer Familie. Also es sind einfach unsägliche Sachen. Und Land auf, Land abschließend die kleinen Kliniken, weil sie nicht mehr profitgerecht wirtschaften. Ne? Aber das ist doch zutiefst familien- und kinderfeindlich. Ich meine, wir können ja nicht darüber reden, dass wir mehr Kinder in diesem Land wollen, sie dann aber nicht auf die Welt holen. Ja, so ist es. Das ist eine ganz massiver Angriff auch wieder auf uns Frauen, der hier stattfindet. Und aus Kostengründen ganz genau werden hier Kliniken geschlossen, werden wir freiberuflichen Hebammen gezwungen aufzugeben, damit sich alles konzentriert in Level 1 Kliniken mit mindestens 1.500, 2.000 Geburten. Mhm. Ja. Eine Frage vielleicht an Sie als Fachfrau. Man liest überall, dass die Zahl der Kaiserschnittgeburten rasant ansteigt. Hat das auch damit zu tun, dass man quasi heutzutage einfach dann Geburt plant, weil man natürlich irgendwie, wenn man drauf wartet, kann es einen immer, egal wo, eiskalt erwischen? Selbstverständlich hat es damit zu tun. Es ist ja, kam jetzt auch letzte Woche erst im Fernsehen eine gute Sendung dazu im ZDF, dass die Verwaltung der Kliniken auch vorgibt, so und so viele Kaiserschnitte müssen sein, weil über die Fallpauschalen damit dann die Geburtshilfe erhalten bleibt. Das heißt, aus Kostengründen wird quasi ein Kaiserschnitt gemacht, weil das Krankenhaus am Kaiserschnitt mehr verdient als an einer Spontangeburt. Ganz genau so ist es. Das ist eigentlich irre, es ist ein Skandal. Es ist ein Riesenskandal und es ist nicht nur so, dass ein Kaiserschnitt gemacht wird, es werden auch Kaiserschnitte zu früh gemacht, weil je früher man den Kaiserschnitt ansetzt, desto mehr Geld gibt es, weil man dann nämlich auch noch eine Frühgeburt zu versorgen hat. Das ist schon fast zynisch. Das ist, da gibt es eigentlich keine Worte mehr dafür. Nee. ich hoffe sehr, dass in der Politik unsere Sendung gehört wird und wenn nicht, werde ich es Ihnen persönlich noch mitteilen. Ich halte es wirklich für einen großen Skandal, was hier passiert und ich habe das Gefühl aber, dass die breite Bevölkerung, dass viele Mütter gar nicht realisieren, was hier läuft und gar nicht wissen, dass, also viele wehnen sich in diesem Glauben nach dem Motto, ja, ich habe ja Anspruch auf eine Hebamme und haben doch keine Ahnung, dass sie gar keine finden werden. Ja, genau. Das ist genau der Punkt. Also es gibt auch keine mehr. Wir müssen auch ganz viele Frauen abweisen, weil wir es aus Zeitgründen gar nicht schaffen. Ich suche seit über 2 Jahren eine Kollegin, besser gesagt 2, die hier mitarbeitet, weil wir so einen großen Andrang haben, weil die Frauen eigentlich auch nicht in die große Klinik wollen. Wir können die gar nicht alle nehmen. Das funktioniert nicht, also aus Personalgründen nicht. Frau Schmuck, ich danke Ihnen, dass Sie sich beteiligt haben an dieser Diskussion und ich hoffe, dass wir noch ein bisschen Rabatz machen können gemeinsam, sodass es vielleicht doch noch eine politische Lösung für das Hebammenproblem gibt. Ja, wir werden sehen. Aber ich denke, da steckt ein System dahinter. Also insofern. Ja, wir kämpfen aber auch mit harten Bandagen. Wir sind Frauen. Das ist richtig. Alles klar. Gruß nach Ingolstadt. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Ich begrüße jetzt am Telefon Silke Gärtner aus Münster. Hallo, Frau Gärtner. Guten Morgen, Frau Kelle. Frau Gärtner, sind Sie auch Hebamme? Nein, ich bin Mutter. Mutter? Ja. Wie viele Kinder? Ich habe 2 Kinder. 2 Kinder. Warum regt Sie dieses Thema der Hebammen auf? Was möchten Sie uns mitteilen? Das Thema der Hebammen? es geht mir eigentlich vorrangig darum, für uns als Eltern einzutreten. Denn das, was jetzt gerade passiert mit den Hebammen, nämlich dass dieser ganze Berufszweig vor dem Aussterben steht, wirkt sich auf uns Frauen aus. Und zwar in dem Sinne, dass uns diese komplette Versorgung mit Hebammen wegbricht, Stück für Stück. Nicht nur vor der Geburt oder während der Geburt, sondern auch nach der Geburt. Mhm. Und das ist eigentlich der Punkt, der mich am meisten aufregt. Weil die Betroffenen der ganzen Misere sind letztendlich wir. Wir Familien, wir Frauen, denen ist nämlich die Versorgung versagt bleibt dadurch. Wie ist denn die Situation in Münster? Gibt es da noch eine halbwegs vernünftige Versorgungslage oder ist das jetzt schon am Wegbröckeln? In Münster ist die Situation eigentlich noch ganz gut aus meiner Sicht. Es gibt trotzdem auch hier Frauen, die jetzt schon keine Hebamme mehr finden, weil die verbliebenen Hebammen einfach überbelastet sind und keine Termine mehr annehmen können. Aber im Großen und im Ganzen geht es uns hier noch recht gut. Nur sobald wir aus Münster rausfahren und in die ländlichen Gebiete kommen, sieht es schon ganz anders aus. Mhm. Also wenige Kilometer von uns weg bricht schon die Versorgung zusammen. Haben Sie in irgendeiner Form politisch was unternommen gegen diesen Skandal letztendlich, der sich da anbahnt, auf Kosten der Frauen? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben, ich bin ja Teil der Elternbewegung, die sich letztes Jahr so massiv in Gang gesetzt hat. Wie heißt die Initiative? Es gibt unterschiedliche Initiativen, die sich zusammengeführt haben, die gemeinsam daran arbeiten. Aber eine der bekannten und größeren ist der Elternprotest Hebammenunterstützung. Mhm. Und wir haben jetzt hier, wenn ich jetzt hier von vor Ort spreche, wir haben letztes Jahr ja auch eine Kundgebung gemacht, um auf die Situation aufmerksam zu machen. Wir haben eine Postkarten-Fotoaktion gemacht, mit denen wir dann die Politiker angeschrieben sind. Wir haben selbst politische Gespräche auch geführt mit lokalen Politikern und sind halt da aktiv, ne? Nun ist das ja aber diese Frage der Haftpflichtversicherung, die eben viele freie Hebammen gerade in den Ruin treibt, beziehungsweise die gar keine Versicherung mehr finden, ist ja eigentlich eine Bundesangelegenheit. Also wir sagen, man kann das lokal, fürchte ich, überhaupt nicht richtig lösen. Man kann das lokal nicht lösen, man kann auch lokal darauf hinweisen. Ja. Man kann in jedem Ort in Deutschland sagen, hier ist ein Brennpunkt, hier passiert gerade gar nichts, hier werden Frauen abgewiesen, hier ist keine Betreuung. Und wenn wir das flächendeckend machen, dann sehen wir auch die ganze Misere dann. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass viele Eltern eben noch gar nicht oder sagen wir mal potenzielle Eltern sowieso nicht von dem Thema wissen. Das heißt, also junge Frauen heute, die das vielleicht noch im Ohr haben, dass sie sagen, ah ja, nach dem Motto, dann hat man eine Hebamme und so weiter, die realisieren ja jetzt noch gar nicht, dass sie, wenn sie vielleicht in 5 Jahren ein Kind kriegen, möglicherweise gar keine Hebamme mehr haben. Ja, wobei ich sagen muss, als ich noch vor meiner Familienzeit, als ich berufstätig war und mich mit dem Thema noch gar nicht auseinandergesetzt habe, war mir das auch nicht klar. Mir war da auch noch gar nicht klar, dass ich eine Hebamme in Anspruch nehmen kann. Ja, mir auch nicht. Ja, ich kenne das. Ja, deswegen kann ich jetzt auch so den Frauen, die jetzt noch keine Kinder haben, gar keinen Vorwurf draus machen, sagen, ey, wisst ihr gar nicht Bescheid und was ist denn da los? Aber das kommt dann, sobald es klar wird, okay, jetzt geht's in die Familienplanung. Jetzt beschäftige ich mich mit dem Thema und jetzt brauche ich Unterstützung. Und es ist auch vielen Frauen nicht bewusst, dass sie überhaupt einen Anspruch auf eine Hebamme haben. Man sagt es einem ja auch nicht zwingend. Also ich habe da auch festgestellt, dass es die Krankenkassen müssen ja diese Hebamme bezahlen, aber sie sind sie weisen einen nicht zwingend darauf hin, dass man den Anspruch hat. Sie helfen einem nicht dabei, eine Hebamme zu finden. Das heißt, ich hatte schon bei meinen 4 Kindern immer so das Gefühl, dass die Krankenkasse, na gut, sie bezahlt es dann, wenn ich eine habe, aber so richtig ein liebsames Projekt war das nie. Ja? Nee, das liegt wirklich an den werdenden Müttern und Familien dann selber, sich zu kümmern, sich zu informieren, welche Hilfe kann ich in Anspruch nehmen, wie sieht die aus, wie oft kann ich die Hilfe in Anspruch nehmen, was ist da alles drin, da muss man selber aktiv werden, um das auch zu bekommen, was man braucht. Vielleicht müssten wir jetzt auch noch viel mehr Eltern sammeln, die hier sich vielleicht ihrem Protest anschließen. Jetzt hier, in dem Moment, wo Sie das sagen, ja, ich hoffe. Also ich hoffe, dass sich noch mehr Leute anschließen, vor allen Dingen auch die Leute, die Frauen, die jetzt gerade schwanger sind und die ein Problem haben, eine Hebamme zu finden, die also am eigenen Leib spüren, wie schlecht die Versorgung jetzt schon geworden ist. Mhm. Und denen kann ich nur raten, werdet aktiv, sprecht mit euren lokalen Politikern, sprecht mit der Presse, sprecht untereinander vor allen Dingen. Tauscht euch aus, sagt euch, dass wir Hebammen brauchen, die uns unterstützen. Und es gibt viel zu tun. Es gibt viele kleine Schritte, die man machen kann. Also es ist für jeden was dabei. Es sind nicht immer die großen Projekte, ja, die man stemmen muss. Man kann viele kleine Schritte tun, um hier Aufmerksamkeit zu kriegen und Öffentlichkeit zu informieren. Silke Gärtner war das aus Münster. Ich danke Ihnen sehr für dieses engagierte Plädoyer und ich denke auch, wir müssen alle jetzt mal anfangen, etwas zu tun. Tschüss. Ich danke Ihnen. Tschüss. Bei mir am Telefon ist jetzt Mirja aus Mönchengladbach. Hallo. Ja, guten Morgen. Mirja, haben Sie Kinder? Ja, ich habe 6 Kinder. Wow, toll. Dann bekommen das 7. Mai und dann schauen wir mal. Ja, wir haben heute das Thema Rettet unsere Hebammen, weil die Versorgung von Müttern, und Sie sind ja nun 6-fache Mutter, demnächst 7 Kinder, weil das in Gefahr geraten ist. Wie stehen Sie zu dem Thema? Ja, also natürlich aus eigener Erfahrung erstmal, dass Hebammen unglaublich wichtig sind und unverzichtbar. Klar, ich habe natürlich bei meinen Geburten auch Hebammen dabei gehabt. Mhm. Und ja, gerade die letzten 5 Geburten mit derselben Hebamme gehabt. Und eine Hebamme begleitet einen ja nicht nur zur Geburt, sondern auch durch die ganze Vorsorge, durch das Wochenbett. Und das ist ja keine wenig Zeit. Also es ist ja schon fast ein Jahr lang, die ja dann quasi eine Hebamme begleitet und ist ein Stück weit auch ein Familienmitglied. Ja, wenn Sie sagen, Sie haben ja die gleiche Hebamme jetzt auch schon bei 5 Kindern gehabt, da ist ja auch ein Vorteil, dass die einen einfach kennt. Ja, also dass man eben nicht irgendeine Fremde hat, die einen noch nie gesehen hat, sondern dass das eine Frau ist, die schon weiß, wie das bei Ihnen so ist. Ne? Genau, richtig. Und das ist eine Chemie zwischen Hebamme und Frau, die man quasi ja gar nicht woanders noch finden kann. Also ich kann zwar auch einen Gynäkologen haben meines Vertrauens oder ich kann auch in eine Klinik gehen meines Vertrauens, aber diese Beziehung, das ist ja eine Beziehungsebene, die sich da aufbaut, ja, die kann ich quasi nirgendwo anders bekommen. Und die ist Voraussetzung dafür, um sich eben gerade in so einem besonderen Zustand wie Schwangerschaft und Geburt auch fallen lassen zu können, ja, darauf einlassen zu können. Und das hat natürlich auch viel mit Vertrauen zu tun. Es ist ja quasi auch ein Ausnahmezustand in der Geburt. Also ich kann das jetzt mit 4-facher Erfahrung nur mitteilen, dass man ja, ne, Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs, wir sind ja in einem Ausnahmezustand. Da ist es ja enorm wichtig, dass ich jemanden habe, der Erfahrung hat in diesem Bereich. Ja, ne? Genau, richtig. Darf ich fragen, wo haben Sie entbunden? Ich habe meinen ersten Sohn in einer Klinik bekommen, ganz, ich sag mal, auf normale, herkömmliche Art. Auf herkömmliche Art. Genau. Mit einer Klinikhebamme und mit allem drum und dran, was man so heute als Standard bezeichnet. Mhm. Und man hat mir hinterher dann gesagt, was für eine tolle Bilderbuchgeburt ich hätte, ja, gehabt und wie toll das doch alles gewesen wäre. Und ja, ich für mich habe aber ja beschlossen, das ist irgendwie nicht so ganz das, was ich erwartet habe. Also wenn das der schönste Moment meines Lebens sein sollte und ja, diese super tolle Erfahrung, dann verstehe ich da etwas anderes drunter, als auf dem Rücken zu liegen und irgendjemand schneidet mir meine Scheide auf, so ungefähr. Ja, gibt Besseres, ne? Gibt Besseres, genau. Ja. Und dieses Ausgeliefertsein, diese Fremdbestimmung auch und eine Situation, die meines Erachtens noch mit Würde auch nichts mehr zu tun hat. Mhm. Da habe ich für mich einfach gesagt, das mache ich nicht nochmal. Also es gibt nur 2 Möglichkeiten. Entweder ich bekomme keine Kinder mehr oder aber das muss anders gehen. Und wie lief es dann anders? Genau, also ich bin beim 2. dann in ein Geburtshaus gegangen und das war ein Unterschied wie Tag und Nacht schon. Mhm. Und das war super toll. Also das ist genau das. Was ist denn der Unterschied? Also ich war nie in einem Geburtshaus, deswegen vielleicht können Sie kurz erklären, was ist dann der Unterschied in einem Geburtshaus zum Beispiel? Ein Geburtshaus ist ja im Endeffekt wie auch eine Hausgeburt, nur dass es halt einen bestimmten Ort gibt, wo man hinfährt. Ja. Es sind halt gemütlich eingerichtete Häuser, die haben natürlich auch die ganzen medizinischen Sachen dastehen, die man bräuchte in einem Notfall, aber sie sind eben nicht vorrangig. Mhm. Und man hat eben eine eigene Hebamme, die die ganze Zeit anwesend ist und betreut. Mhm. Und im Endeffekt ist der Unterschied, das ist dann auch der Grund, warum ich später dann beim 3. Kind gesagt hat und bei allen folgenden, warum fahre ich eigentlich irgendwo hin in irgendein Haus, um da mein Kind zu kriegen, dann kann ich ja gleich hier bleiben. Ja. Ist es quasi wie eine Hausgeburt. Aber manche Frauen die zum Beispiel in Mietwohnungen wohnen und sagen, ah, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier mache. Man will nicht die ganze Nachbarschaft zusammenbrüllen. Hm? Zum Beispiel. Genau. Für die ist zum Beispiel ein Geburtshaus eine richtig gute Alternative. Ja, ja. Ja, ich kann das, ich erinnere mich gut, ich hatte auch, also ich verstehe das, diesen Aspekt, dass man sagt, man möchte nicht in eine Klinik fahren und lieber zu Hause. Für mich persönlich muss ich sagen, ich hätte mich unsicher gefühlt. Ich war immer froh, dass die medizinische Versorgung da war. Mhm. Aber andererseits ist auch dieser Aspekt da, da kommen wildfremde Menschen, man liegt da quasi halbnackt auf dem Rücken, wie Sie sagen. Und ich weiß, einmal kam so ein Arzt, der dann irgendwie quasi reinrauschte und mir dann erklärte, ich soll mich jetzt anders hinlegen, ja, den ich getötet hätte, wenn ich die Kraft dazu gehabt hätte, weil ich irgendwie nur dachte, du Idiot, was glaubst du denn eigentlich, was ich hier tue? Und wenn ich mich anders hinsetzen könnte, würde ich es tun. Ja, aber diese, ja, man ist im Endeffekt ausgeliefert und es ist nicht vertraut, nein. Genau, richtig. Und eben weil es ja eine Ausnahmesituation ist, wo ich quasi, ich sag mal, im Normalzustand noch so eine selbstbewusste Frau sein kann, aber mich unter der Geburt ja auf was ganz anderes konzentrieren muss und vielleicht auch gar keine Kraft mehr habe, dann auch noch irgendwie mich mit Personal auseinanderzusetzen oder zu kämpfen für meine Selbstbestimmung. Deswegen finde ich es halt besonders wichtig, dass in dieser Situation eine dritte Person eben da ist, die mich kennt, die weiß, wie ich ticke, die weiß, was ich möchte, was ich wünsche, die im Zweifelsfall eben für mich einsteht. Ne? Und das kann natürlich der Mann sein, aber in dem Sinne bevorzuge ich da lieber die Hebamme, weil die natürlich emotional auch ein bisschen mehr Abstand hat als jetzt zum Beispiel der eigene Mann. Ja, es ist ja auch, also für mich ist Geburt auch nach wie vor so ein Frauending. Und wenn ich vielleicht mal meinen Mann zitieren kann, er sagt, er hat sich nie in seinem Leben überflüssiger gefühlt als während der Geburten unserer Kinder. Ich halte das auch nicht für unrealistisch, weil im Endeffekt, er war da, aber er konnte ja nichts tun. Ne? Richtig, genau. Ja. Und da ist vielleicht. Aber wo kriegen Sie denn jetzt Ihr siebtes Kind, wenn es ab 1. Juli keine Geburtshäuser und keine Hausgeburten mehr gibt, weil die Hebammen das gar nicht mehr machen dürfen? Ja, das ist natürlich, also mein Vorteil ist, dass ich eben, wie gesagt, im Mai ausgezählt bin und bis 1.7. gibt es ja noch die Versicherung. Das heißt, Sie haben noch Glück. Ich habe noch Glück, genau. Das ist auch, ich sag mal, ich bin mir dessen sehr bewusst. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt nur 2 oder 3 Monate später dran gewesen wäre, dann hätte ich tatsächlich ein Problem gehabt, weil meine Hebamme nämlich unter anderem zu denjenigen gehört, die sagt, die möchte nicht in den großen Berufsverband gezwungen werden und möchte lieber frei arbeiten. Ja. Und dementsprechend, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich wäre wahrscheinlich dann eine der Kandidatinnen gewesen, die das dann zu Hause alleine. Die es alleine versucht, aber es ist auch ein Wagnis, ja. In der Tat, in der Tat. Und ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, ob ich das wirklich so gemacht hätte. Aber es wäre auf jeden Fall ein Kampf geworden, wenn ich mich hätte quasi in das System zwingen lassen müssen, in eine Klinik zu gehen, hätte ich kämpfen müssen um alles, was mir wichtig ist, um jede einzelne Routineintervention, um alles quasi. Und dass das natürlich keine gute Voraussetzung ist, um sich dann in einer Geburt fallen lassen zu können, dürfte auch klar sein. Das war Mirja aus Mönchengladbach. Ich danke Ihnen sehr für diese ganz andere Sichtweise mal auf das Thema. Sie waren jetzt die Erste dabei, die eben ihre Kinder nicht auch in einer Klinik bekommen hat. Und ich finde diesen Aspekt, dass man als Frau noch die Wahl haben soll, selber zu entscheiden, wie und wo man sein Kind auf die Welt bringen kann, finde ich ganz wichtig. Ja, ganz richtig. Dankeschön. Danke auch. Tschüss. Tschüss. Rettet die Hebammen, das ist mein Thema heute in der Sendung bei King FM. Am Telefon habe ich jetzt Nadine Toussaint, sie ist Hebamme und gerade auch unterwegs, weil Hebammen immer unterwegs sind. Hallo. Hallo. Sie sind freiberufliche Hebamme, habe ich gehört. Ne? Ja, das stimmt. Haben Sie noch eine Versicherung ab Juli? Ab nächstes Jahr, Juli 2016, habe ich keine Versicherung mehr und bin dann damit quasi auch arbeitslos. Die Politik macht im Moment quasi kaum etwas, um Frauen wie Ihnen zu helfen. Wie kann das eigentlich sein? Ja, das weiß ich auch nicht so recht. Ich denke mal, dass wir Hebammen einfach von unserem Berufsstand eine so kleine Lobby sind und es wirklich so wenig Hebammen gibt, dass wir uns nicht laut genug in der Gesellschaft damit machen können. Das heißt, es ist einfach eine zu kleine Interessensvertretung und in der Öffentlichkeit kommt das nicht so richtig an. Ja, ich denke, dass es vielleicht daran liegt. Vielleicht sind wir Hebammen auch nicht laut genug. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Haben Sie schon mal überlegt, ob man nicht vielleicht eine Klage einreichen sollte? Weil es ist ja ein faktisches Berufsverbot für Sie, was da verhängt wird. Denn wenn Sie keine Versicherung haben, können Sie nicht mehr weiterarbeiten. Also es kann ja nicht im Interesse des Staates sein, dass wir jetzt arbeitslose Hebammen haben, andererseits aber einen hohen Bedarf haben an Hebammen. An eine Klage habe ich noch nie gedacht. Da bin ich auch politisch gar nicht und juristisch gar nicht so weit informiert, was ich da machen kann oder was der Bund Deutscher Hebammen machen kann. Das müssten dann die Kolleginnen wirklich auch machen, die gerade sich damit auch politisch so auseinandersetzen. Ich denke, dass die alles abgeklärt haben und auch wirklich ihr Bestes dafür geben, dass wir darum kämpfen. Und wir kleinen Hebammen, die müssen halt noch lauter und aktiver werden. Wir müssen noch mehr unsere Mütter wachrütteln und Also die Eltern mit ins Boot nehmen, damit sie realisieren, dass ihre eigene Versorgung gerade gefährdet ist. Ja, und auch die Versorgung ihrer Kinder und auch die Versorgung ihrer Enkelkinder demnächst. Also das ist ja ein weitläufigeres Problem, als wir das uns in der Gesellschaft gerade eben jetzt vorstellen können. Weil es langfristig keine Lösung gibt. Ja, wie Sie sagen, also Sie haben jetzt quasi noch eine Versicherung dann noch fürs nächste Jahr, aber wie es nächstes Jahr dann weitergeht, wissen Sie auch wieder nicht. Aber es werden ja auch nächstes Jahr noch Kinder geboren, hoffentlich. Das hoffen wir wohl alle, ne, dass das noch passiert. Was würden Sie sich denn von der Politik wünschen? Was kann man für Sie tun? Wissen Sie, von der Politik wünsche ich mir einfach keine leeren Versprechungen mehr, sondern einfach Taten und dass auch mal die Kleinen gehört werden und dass wir da gemeinsam mal dran sitzen können und einfach nach einer vernünftigen und vor allen Dingen an einer dauerhaften Lösung arbeiten. Es geht nicht darum, dass wir nächstes Jahr für ein Jahr wieder eine Haftpflichtversicherung irgendwo uns her organisieren für ein Jahr und dann stehen wir wieder da und müssen hoffen, dass es irgendwie gut geht. Das machen wir ja schon seit Jahren. Wollte gerade sagen, diese Entwicklung ist ja schon eine ganze Weile, dass es immer nur so von Jahr zu Jahr quasi weitergeht, ne? Ja, und das würde ich mir einfach wünschen, dass man einfach auch mal uns diese Ängste nimmt und sagt, so, es gibt hier jetzt eine dauerhafte Lösung. Wie sie nachher aussieht, ich denke, da gibt es so viele Modelle, die muss man einfach mal durcharbeiten. Mhm. Aber ich würde so gerne wieder ins neue Jahr starten können, ganz entspannt und ruhig und würde so gerne dann sagen, so, ich bin einfach auch abgesichert. Ich kann ganz entspannt arbeiten. Und einfach auch so meinen eigenen Wunsch, einfach wieder Hausgeburten leisten zu können, das würde ich mir wünschen. Wohnen Sie so eher im ländlichen Raum? Ja. Ja, das heißt, gerade in diesen Räumen ist ja im Moment die Versorgung auch mit, also selbst wenn eine Frau in eine Klinik will, ist es oft weit weg. Also ich habe mir sagen lassen, gerade in Schleswig-Holstein ist es unterirdisch, da fährt man teilweise 70 Kilometer, um in die nächste Klinik zu kommen. Eine Kollegin von Ihnen sagte gerade, auf Sylt kann man gar nicht mehr gebären, da muss man schon 2 Wochen vorher aufs Festland, damit man dort dann in einem Boardinghaus sitzt und darauf wartet, dass die Geburt losgeht. Wie das praktisch sein soll, wenn man zu Hause vielleicht auch noch andere Kinder hat, weiß ich nicht. Das ist doch eigentlich eine Zumutung, sowohl für die Mütter als auch für die ungeborenen Kinder, die möglicherweise im Taxi, im Rettungswagen oder sonst wo auf die Welt kommen. Ja, es ist eine Gefahr für Mutter und Kind. Das ist unvorstellbar und es ist für uns als Hebammen eigentlich gar nicht zu ertragen, das mit ansehen zu müssen und mit zu schauen und auch die Angst auch zu haben, dass die Kinder vielleicht nicht gesund auf die Welt kommen. Aufgrund dessen, dass die Mütter zu lange Fahrwege haben und dass Hebammen auch nicht einfach mal schnell eingreifen können, weil wir auch viel zu viel auseinander wohnen oder viel zu weit weg wohnen und was auch dabei noch die Probleme sind, wenn wirklich was passieren sollte. Das ist schon traurig. Kann es sein, dass vielleicht irgendwann mal erstmal was passieren muss, damit die Politik sich wirklich bewegt, so zynisch das klingt? So zynisch das klingt, so ist es. Aber es müssen erst Kinder und Mütter sterben, damit hier ein Aufraunen in der Politik stattfindet und auch in der Gesellschaft. Das war Nadine Tusser aus Kaltenkirchen, soweit ich weiß, ne? Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und ich hoffe, dass wir auch gemeinsam noch die Interessen der Mütter und auch der Hebammen vielleicht in die Politik besser hintragen können, damit eben nicht zuerst etwas passieren muss, bevor... Ich würde es mir wünschen. Wir das schaffen hier. Ja. Dankeschön und jetzt weiter zum Einsatz als Hebamme. Tschüss. Heute werden wir lyrisch im Gender Gaga der Woche. Sicher habt ihr euch schon häufiger gefragt, was das eigentlich für Leute sind, die auf den über 200 Gender-Lehrstühlen sitzen. Heute möchte ich euch Professor Antje Hornscheid vorstellen von der Humboldt-Universität Berlin. So möchte sie aber nicht genannt werden. Sie nennt sich nämlich jetzt Lan Hornscheid. Und als Frau sollte man sie auch nicht ansprechen, denn sie bittet auf ihrer Homepage auf diese Anrede zu verzichten. Als aus der Antje Lan wurde, hat sie neben ihrem Vornamen offenbar auch ihr Geschlecht abgelegt. Auf ihrer Homepage bittet sie also darum, sehr geehrtix Profex Lan Hornscheid angeschrieben zu werden. Profex Hornscheid war auch mitverantwortlich für den Sprachleitfaden der Humboldt-Universität, der uns im vergangenen Jahr riet, unsere deutsche Sprache mit neuen Deklinationen zu versehen, um sprachneutral zu werden. Denn es reicht nicht, weibliche Bezeichnungen wie zum Beispiel Bäcker und Bäckerin zu verwenden. Es werden ja dann immer noch andere Geschlechter diskriminiert. Der transsexuelle Bäcker wäre also der Bäckerx mit X oder der Bäcker mit A. Aber Lan Hornscheid ist noch vielfältiger. Sie macht in ihrer Freizeit auch Lyrik. Oder müssen wir jetzt Lyrik sagen? Eine Kostprobe hier für euch aus dem Einakter mit dem Titel Umkleideblues. Der Umkleideblues findet, wie der Name schon sagt, in einer Umkleidekabine statt, genauer gesagt in der Frauenumkleidekabine eines beliebigen Schwimmbades. Jemand, der die das offenbar optisch nicht eindeutig als Frau erkennbar ist, betritt den Raum und wird zurechtgewiesen. Entschuldigung, aber das ist die Frauenumkleide. Antwort: Ich bin sicher, Sie sind eine Hete, leben mit einem oder mehreren Typen, sind auf Typen orientiert in dem, wo Sie Ihre Energie für verwenden, wofür Sie sich interessieren, was Sie als Maß und Norm nehmen, wem Sie gefallen worden, wem Sie gefallen wollen, wem Sie Gehör schenken wollen. Hete lassen Cis-Typen ganz nah an sich ran bis zum eigenen Entmerken und Wahrnehmen von Bedürfnissen, Gefühlen, Grenzüberschreitungen. Leben mit konstanter, normalisierter, entmerkter Cis-Typengewalt. Was genau ist Ihr Problem mit mir hier? Ich finde, dass diese Lyrik für jeden Therapeuten sehr aufschlussreich wäre. Aber Profex Lan Hornscheid sitzt nicht auf einem Therapiestuhl, sondern auf einem Lehrstuhl. Und den bezahlen wir alle mit. Wir sind schon wieder am Ende meiner Sendung angelangt. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder King FM einschaltet zur Birgit Keller Radioshow, der Sendung für Frauen, die ihr Geschlecht nicht diskutieren müssen, und für Männer, denen ihre Männlichkeit gefällt. Hier ist King FM. www.kingfm.net. Radio ohne Nebenwirkungen.